Det Dilemma der Feierlichkeiten zum 50. Gründungstag der Internationalen Taekwondo Föderation besuchten Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten auch den Palast der Wissenschaft und Technologie, das Museum der Kriegsrüstungen der koreanischen Volksarmee, das Delfinarium Rungna und andere. Sie sahen sich im Zirkustheater Pyongyang die akrobatischen Darbietungen des staatlichen Zirkusensembles an.